kannst mit dir. Alles ist so neu, was ich tief im Herzen spür. Jetzt lieg ich mit dir im Gras. Über uns die Sterne sind noch hell und wach. Das Leben lacht. Sag mir nicht, es gibt kein Paradies. Am Horizont die Sonne auf. Und ich weiß, ich geh bestimmt nicht allein nach Haus. Ist so, als würde ich dich schon seit tausend Jahren kennen. Und das ist so wahr für mich. Es gibt kein Paradies. Schrecklich gut, weil